same. Physical right bone. Every illusion same. Dreaming castles. Still a problem. The physical right bone. She wears all an attitude. Liebe Leute, wir sind immer noch auf dem Mixery Castle und an den Turntables immer noch Woody. Nachher geht's dann weiter als nächstes mit Lexi und K. Paul. Dass ihr schon mal wisst, was euch hier heute Abend erwartet. Aber das ist lang noch nicht alles. Danach kommt dann noch Westbam, Mr. X und Mr. Y. Und zum guten Schluss, Buddy Hart. Ihr seht also, bleibt unbedingt dabei, auch wenn es vielleicht ein bisschen spät ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, bei Radio Unity dabei zu bleiben. Wir feiern mit euch die ganze Nacht. Und mehr Musik geht nicht. Club Mission. We'll be right back.

Blast. Transformation. Sucking, laughing, romancing, Ja, hallo, liebe Leute da draußen an den Rechnern. Radio Unity. Ja, genau, so in etwa. Okay, liebe Leute, wir sind hier live auf dem Mixery Castle 2002 in Burg Lichtenfels oder beziehungsweise auf der Burg oder in der Burg Lichtenfels in Kusel. Also was man sagen muss, ist eins ganz klar, es sind ein Haufen Leute hier. Ich meine, ihr seht es ja im Hintergrund im Stream. Des Weiteren muss ich sagen, an den Turntables immer noch Woody. Nicht Woody Allen, sondern einfach nur Woody. Ja, wie gesagt, wir haben noch eine paar fette, fette Sachen zu bieten. Lexi und Kay Paul, Mr. X und Mr. Y als Live-Act. Natürlich ein ganz unbekannter Mann, den man auch ab und zu mal auf der Love Parade so sieht, der auch schon oft mit vielen Leuten der Love Parade aufgelegt hat. Also wie gesagt, ist kein geringerer als Westbam. Mr. X und Mr. Y, habe ich ja schon gesagt, Hardy Hart. Und dann kommt www.ratiunity.net, der legt dann auch noch auf. Wie gesagt, liebe Leute, es ist sau, sau geil hier und wenn ihr noch in der Nähe sein solltet und ihr kommt noch irgendwie rein, dann tut das bitte, weil ihr verpasst die Party des Jahres, definitiv. Natürlich grüße ich auch alle meine Homies, die jetzt im Moment gerade zu Hause vor den Rechnern sitzen. Alle Habibis und Delias. Wie gesagt, ich werde mich jetzt mal da ganz oben ein bisschen auf der Bühne rumtreiben und mal hier ein paar Leute hier ans Mikrofon versuchen zu holen. Ich meine, die Party ist ziemlich geil und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das dann bei solchen Events abgeht. Da wird ab und zu mal ein bisschen was getrunken und noch ein bisschen was getrunken und noch weiter getrunken und getrunken und getrunken. Und tja, dann wisst ihr ja, was man aus diesen Leuten dann noch rein verbal rausbauen kann. Ich erinnere nur damals an die Club Mission Six Years New Airport. Da haben sich dann die Interviews einfach nur so angehört. Also wie gesagt, liebe Leute, live an den Turntables auf dem Mixery Castle 2002. Ja, wenn ich das jetzt auch mit dem Jingle irgendwie geregelt bekomme, dann bin ich natürlich oberzufrieden. Also wie gesagt, liebe Leute, Sascha Niederhöfer an dem Mikrofon führt euch so ein bisschen live durchs Geschehen hier. Und an den Turntables habe ich auch schon. Also jetzt spiel den Jingle endlich, dass die Leute erlöst sind. Das ist ja unglaublich, ja. Also. We'll be right back.

Thank you. Ja, ihr lieben Leute da draußen an den Rechnern, jetzt habe ich jemanden hier original, ich habe es original geschafft, ist ja unglaublich, ich habe es original geschafft, jemanden mal hier ans Mikrofon zu holen. Und zwar, denke ich mal, ist ja schon eine stolze Leistung, bei so einer Party geht man eigentlich ungern ans Mikrofon, sondern feiert. Und zwar ist das die Frau, die vorhin hier schon auf der Bühne fett die Leute gerockt hat, und zwar Sinti. Hallo. Hallo Sinti. Also so wie es ausschaut, geht's dir hier ganz gut. Du bist ganz zufrieden mit dem, was hier so läuft. Kann ich das? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich also wie? Nur feiern. Ganz genau. Du hast vorhin hier aufgelegt. Du warst auch letztes Jahr schon da. Ja, und vor 2 Jahren auch schon. Ganz genau. Am besten mal schön gerade das Mikrofon halten. Genau, da hört man dich nämlich am besten. Ach so, okay. Merkst du es selber? Ja, jetzt mag ich. Wunderbar. Alles klar. Ja, also wie gesagt, ich meine, hier auf dem Mixery Castle zu spielen, denke ich mal, ist das schon eine ziemlich geile Sache, oder? Es ist auf jeden Fall fett. Auf jeden Fall. Ich hätte nur gerne vielleicht ein bisschen mehr in der Mitte auch gespielt, weil am Anfang zu spielen ist halt immer ein bisschen blöd, weil da kommen erst die Leute, die Anlage steht noch nicht wirklich. Ja. Und, aber naja, war ganz okay eigentlich. Also ich meine, wie kommt man, ich meine, du bist ja noch ziemlich jung, ja, und wie kommt man denn dann dazu, ich meine, man hört es ja auch hier im Hintergrund, was hier los ist, mal ganz nebenbei erwähnt, ja. Ja, genau. Wie kommt man dazu, mit so jung, also in so jungen Jahren, hier auf so einer fetten Bühne zu spielen, vor so vielen Leuten, auf so einer mega Veranstaltung? Also ich war irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich habe ja vorher, ich bin ja eigentlich aus dem Saarland irgendwie, und habe in der Fu-Firma aufgelegt, und deswegen durfte ich ja auch mal spielen. Und jetzt bin ich ja seit Februar wohne ich ja in Berlin, habe auch eine Platte bei Electric Kingdom gemacht, die zweite ist auch schon fertig. Und ja, dann war halt irgendwie, ging es dann darum, ja, Mixed Castle, Electric Kingdom Tour, und wie sieht's aus, kommst du mit? Ich so, klar, auf jeden Fall. Sind jetzt alle DJs, die heute Abend hier sind, von Electric Kingdom, oder? Genau, sind eigentlich alle davon, nur Woody ist natürlich, hat ja sein eigenes Label, Fu-Man-Killer. Ja, ja. Und, Autotune releasen eigentlich auch auf anderen Labels, aber die gehören alle so zusammen, ist eigentlich alles eine Clique so. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast aufzulegen? Ich meine, das ist ja auch nicht jetzt, also die meisten kennt man ja als DJs, ja, du bist jetzt eine, ich weiß nicht, also DJ hört sich immer ziemlich blöd an irgendwo. Also auf jeden Fall eine DJ-Frau, ja, die an den Platten anrockt. Wie kam es dazu, dass du... Oder wie bist du da inspiriert worden, einfach zu sagen, hier, ich will auflegen, ja? Es war halt so, dass ich mich schon immer irgendwie sehr für Musik interessiert habe. Und ein Freund von mir, der hat auch aufgelegt, und ich fand das total geil irgendwie. Ich so, ey, zeig mir das jetzt mal. Und so, er so, ja, hier so hin und her und so. Ich so, cool. Dann habe ich immer ein paar Mal bei dem geübt, und es war ganz witzig. Und dann habe ich mir halt selbst eine Anlage gekauft und habe immer so ein bisschen geübt, aber mehr so just for fun. Also ich wollte das nie vor Leuten machen, weil ich